Die Delegation des Sportvereins der Japan-Koreaner unter Leitung vom Vorsitzenden des Ständigenrates Lee Chung-kyung, die am 10. Oktober zur Teilnahme am 13. Volkssportfest mit Maschine in Pyongyang ankam, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Flügelmann zu der Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.